Ersterdies sind die Menschen aus der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft zurückkamen. König Nebukadnezar von Babel hatte sie nach Babel gebracht, aber sie kehrten nun nach Jerusalem in Juda zurück, jeder in seine eigene Stadt. Zweiter, sie kamen zusammen mit Serubabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reelja, Mardochai, Bilsan, Mispa, Bigewai, Reum und Bana. Die Gesamtzahl der Männer aus dem Volk Israel war wie folgt: Dritter, die Nachkommen von Pariosch waren 2172 Personen. Vierter, die Nachkommen von Sephatja zählten 372 Personen. Fünfter, von den Nachkommen Aras gab es 775 Personen. Sechster, die Nachkommen von Pahatmob, das heißt die Familien von Jesua und Job, waren 2812 Personen. Siebter, die Nachkommen von Elam zählten 1254 Personen. Achter, es gab 945 Personen aus den Nachkommen von Satu. Neunter, die Nachkommen von Sakai waren 760 Personen. Zehnter, von den Nachkommen Bani gab es 642 Personen. Elfter, die Nachkommen von Bebai zählten 623 Personen. Zwölfter, die Nachkommen von Asgard waren 1222 Personen. Dreizehnter, von den Nachkommen Adonikam gab es 666 Personen. Vierzehnter, die Nachkommen von Bigewai zählten 2056 Personen. Fünfzehnter, die Nachkommen von Adin waren 454 Personen. 16. von den Nachkommen Arthas, die zu Hiskia gehörten, gab es 98 Personen. 17. die Nachkommen von Bezai zählten 323 Personen. 18. die Nachkommen von Jora waren 112 Personen. 19. von den Nachkommen Hasum gab es 223 Personen. 20. aus Gibeon kamen 95 Personen. 21. aus Bethlehem kehrten 123 Personen zurück. 22. die Männer aus Netofa waren 56 Personen. 23. aus Anato kamen 128 Männer. 24. die Leute aus Asmavet zählten 42 Personen. 25. aus Kirjat Jerim, Kafira und Berot kamen zusammen 743 Personen. 26. aus Rama und Geba kehrten 621 Personen zurück. 27. die Männer aus Michmas waren 122 Personen. 28. aus Betil und Egai kamen 223 Männer. 29. die Leute aus Nebo zählten 52 Personen. 30. die Nachkommen von Magbisch waren 156 Personen. 31. die Nachkommen des anderen Elam zählten 1254 Personen. 32. die Nachkommen von Harim waren 320 Personen. 33. aus Lot, Hadid und Ono kamen 725 Personen. 34. die Leute aus Jericho zählten 345 Personen. 35. aus Sena kehrten 3630 Personen zurück. 36. von den Priestern waren die Nachkommen Jedajas aus dem Hause Jesuas 973 Personen. 37. die Nachkommen von Immer zählten 1052 Personen. 38. die Nachkommen von Paschur waren 1247 Personen. 39. die Nachkommen von Harim zählten 1017 Personen. 40. von den Leviten waren die Nachkommen Jesuas und Kadmils, die zu den Nachkommen Hodafias gehörten, 74 Personen. 41. die Sänger, das waren die Nachkommen Asafs, zählten 128 Personen. 42. die Torhüter waren die Nachkommen von Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita und Subai. Zusammen waren es 139 Personen. 43. auch viele Tempeldiener kehrten zurück, darunter die Nachkommen von Ziha, Hasufa und Tabaut. 44. dazu kamen die Nachkommen von Keros, Siha und Padon. 45. ebenso kehrten die Nachkommen von Lebana, Hagaba und Akub zurück. 46. weitere Tempeldiener waren die Nachkommen von Hagab, Salmai und Hanan. 47. auch die Nachkommen von Giddel, Gaha und Reaja waren unter ihnen. 48. die Nachkommen von Rezin, Nekoda und Gasam kehrten ebenfalls zurück. 49. unter den Tempeldienern waren auch die Nachkommen von USA, Pasea und Besai. 50. Des Weiteren kamen die Nachkommen von Asna, die Moiniter und die Nephisiter. 51. Die Nachkommen von Bakbuk, Hakufa und Hahur waren ebenfalls dabei. 52. Auch die Nachkommen von Barzeloterisch, Mehida und Hasa kehrten zurück. 53. Die Nachkommen von Bakus waren auch unter den Tempeldienern. 54. Und die Nachkommen von Hatifa kehrten ebenfalls zurück. 55. Auch die Nachkommen der Sklaven Salomos kamen zurück, darunter die Familien von Sotai, Sopheret und Pruda. 56. Dazu gehörten die Nachkommen von Jaila, Dakon und Giddel. 57. Ebenso kehrten die Nachkommen von Sephatia, Hatil, Pocheret Hatzebaim und Amit zurück. 58. Alle Tempeldiener und die Nachkommen der Sklaven Salomos waren zusammen 392 Personen. 59. Einige Menschen kamen aus Telmela, Telhasa, Cherub, Adan und Immer. Sie konnten jedoch nicht beweisen, ob ihre Familien wirklich aus Israel stammten. 60. Dazu gehörten die Nachkommen von Delaja, Tobias und Nekoda, insgesamt 652 Personen. 61. Von den Priestern waren die Nachkommen von Habaja, Hakos und Barzillai dabei. Ein Barzillai hatte eine Tochter des Gileadeiters Barzillai geheiratet und wurde deshalb nach diesem Namen genannt. 62. Diese Priester suchten ihre Familienregister, aber sie konnten sie nicht finden. Deshalb dürften sie nicht als Priester dienen. 63. Der Statthalter verbot ihnen, von den heiligsten Speisen zu essen. Dies sollte so bleiben, bis ein Priester mit den Urim und Thummim die Entscheidung Gottes einholen konnte. 64. Die gesamte Gemeinde zählte zusammen 42.360 Personen. 65. Ihre Sklaven und Sklavinnen waren in dieser Zahl nicht enthalten, es gab 7337 von ihnen. Außerdem kamen noch 200 Sänger und Sängerinnen hinzu. 66. Sie hatten 736 Pferde und 245 Maultiere. 67. Außerdem besaßen sie 435 Kamele und 6720 Esel. 68. Als einige Familienoberhäupter in Jerusalem beim Tempel des Herrn ankamen, gaben sie freiwillig Spenden. Sie wollten, dass der Tempel Gottes an seinem alten Platz wieder aufgebaut wird. 69. Sie spendeten entsprechend ihrem Reichtum für den Tempeldienst 61.000 Golddrachmen, 5.000 Silberminen und 100 Priestergewänder. 70. Danach ließen sich die Priester, Leviten, ein Teil des Volkes, die Sänger, Torhüter und Tempeldiener in ihren jeweiligen Städten nieder.